Wolf, wo bist du? Hörst du mich rufen? Du warst wie ich, du hast mich gebraucht. Ich ließ dich im Stich, um mich zu befreien. Wie kannst du mir je verzeihen? Ich hab versagt, ich trag die Schuld. Ich will dich nicht, nicht so, ich brauch dich nicht.